spacca, spacca. Ich finge dich, spinne die Bars, bis deine Bitch kriege dicken Part. Häge sich zerfickt der Bars, Strich geschickt oder verscharrt es auf die nächste Seite. Verwartet den BS ist und Papa steht auf mit Lines und Pump. Flack, flack, Fuß schwenkt daily im Liner. Kick hat mit Druck aus der Lunge, klau meine Lyrics, links bei Bord und Rudel, hungriger Hunde, komm deine G-Klick zerreißen. Wenn ich mich schießen, das Mike-Game treffen dich, gut Battle-Redders. Denn wenn ich Blut erst geleckt hab, such ich die Spur jedes Rappers aus deiner Crew. Zerflex an von all euch Loser die Texte. Wenn ich in meinem Bezirk denk, seh, fress ich den Putz von den Wänden. Um eure Groove zu durchlöchern, brauch ich ein Mike und zwei Hände. Mit Lines, die schneiden wie Sensen, arbeite ich weiter behält. Bis all dein Weitern am Ende, das Mic vom Körper getrennt ist. Erhört da weiter dem Rap, ist das jetzt die Klickbester Rapper aus dieser Stadt wieder weg. Ist die letzte Rettung vor Wack, ist es liegt das Mic besser weg. Mit schon lass uns zeigen, was Rapper sich fürst. Du rappst bis zum Backspin, du musst vom Weißen schnell weg. Schon doch kein Revolver, Zahn spinnet, endet ihr missing in action. Cosa d'occhi stanchi, l'alba picchia sulla giacca. Salta sto locale ancora che gridano spacca, spacca, abbracciate. Pare di formi nel cielo contro le nocche. Labbra rotte della notte, sembri schioni non la fronte. Basta ponte, cielo sotto dietro il buio. Se corro l'argento al collo, warrior, fammi sedere che crollo. Rollo 09, Mr. Rover, la tua crew mi chiude in cover. Gela il cuore, rispondete fighters quando grido over. Io resto fuori coi balordi dai locali. Schiene contro i bani, spenti libidi sotto gli occhiali, ali sporche al suolo, lasciano il tempo che mi separe. Cala notti in cala, effetti a scala, gruppi fatte in sala, sguardi senza vista, roba che manda sti stronzi in fissa, non mi fuori lì. Io con la faccia a terra in questa rissa, mi scalco il sangue, fumo bianco, ieri come l'andre, sputo fiamme tante, tu ancora che giochi a fare il grande. Calma, sta vita sgrama, veste sogni con il dramma, dillo che fate gangster a casa di mamma. Supero sta vita mia negli abbracci che non recupero, ma c'è ciò che divide la mia musica da un numero. Supra Traverse, Oberfight, der Mensch, die Stadt wie der Guss Ride. Schlag dich auf die dunkle Seite, fass aller Mord in Reichweite. Todesschwert und Fotokanon, komm ihr Pater, so der so. Wenn ich die Bejette beim Trick, die Luft erbrüht, es bricht, dein Genickes im Herz zurück. Rock und Fair, Domination, Vitrin, jede Location. Soto, Fondo, Reticulato, Aspolitico, Soldato. Gegen R&Bs und Sänger, nimm's von uns hin ab ein Brenner. Es ist Bär, es ist uns ruhig in die Quere. Redenzion, Konto, Adesso, voll verdutt und Maledetto. Mit und Rion sind mein Echo, wir sind Sound, einfach sind Ghetto. Siamo Benedetto, Benedetto, Schluss für dich, Pendejo, Pendejo. Für dich Pendejo. Zitato, die Vendetta, Assassino, Apparetta. Rio macht uns dieses Brettler. Meine Punchline pompt das Wetter. Sind euch Schiavare, Inculare, Tutantare, Nucleare. Gressi für die Putana, sind euch tutto brusiare. Giro li abbiamo tutti, ehi, 2010, tutti fuori!